What do you do when everything around you is failing? Was tust du, wenn alles um dich herum einfach versagt? What do you do when your emotions go crazy and they start telling you things that are not good for you and good for people around you? Und was tust du, wenn deine Emotionen einfach verrückt spielen und sie sagen dir Dinge, die nicht gut sind für dich und auch für die Leute um dich herum? What do you do when circumstances in life seem to be just completely collapsing? Und was tust du, wenn die Umstände in deinem Leben einfach komplett so zusammenbrechen? Perhaps even your economic situation. Vielleicht deine wirtschaftliche Situation. Perhaps your relationships. Vielleicht deine Beziehungen. Maybe things that are happening inside of you are just going chaotic and you don't understand what to do. Vielleicht brechen die Dinge in dir drin einfach so in Chaos aus und du verstehst einfach nicht, was passiert. Maybe there's things in your life that are destroying you and yet you don't have control of them. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die dich zerstören, aber du hast einfach keine Kontrolle darüber. What do you do? Was tust du dann? I want to take you to a portion of scripture this morning that talks very clearly about what we do in the storms of life. Und ich möchte heute Morgen über eine Bibelstelle sprechen, die ganz genau auch darum geht, was du tun sollst, wenn so die Stürme des Lebens über dich reinbrechen. This is way into my sermon. It's not the beginning. Also das ist jetzt eigentlich nicht der Anfang. No, you don't have to say that. I'm telling you. Let's see. We're going to go to Matthew chapter 7, verse 25. This is page number 5 of my sermon. Matthew 7, 25. 7, 26, 7. 24 bis 27. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte, und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. We have an answer. Wir haben eine Antwort. There's an answer for every situation that we face in life. Es gibt eine Antwort auf jeden Umstand, dem wir so im Leben begegnen. We don't have to go through all of this in life alone. Wir müssen nicht durch all diese Dinge in unserem Leben alleine gehen. We don't have to depend upon our own ability and our own strength to survive all of these things. Und wir müssen nicht von unseren eigenen Fähigkeiten, von unserer eigenen Stärke abhängen, um all dieses zu überleben. In fact, if we depend upon ourselves, we will end up failing. Und wenn wir das sogar tun, von uns selbst nur abhängen, dann werden wir es nicht überleben. But there is clearly an answer from God. Aber es gibt eine ganz klare Antwort von Gott. If we will build our lives on the right foundation, wenn wir unser Leben auf dem richtigen Fundament aufbauen, wenn wir es auf die Weise tun, die uns Gott empfiehlt zu tun, when the storms come, wenn die Stürme dann kommen, and they will come, und sie werden kommen, in every life, in jedem einzelnen Leben, storms will come to our emotions, die Stürme werden in unsere Emotionen reinkommen, they will come in our relationships, in unsere Beziehungen, they will come in our circumstances in life, in unsere Umstände im Leben. And if we are not built on the right foundation, we will go down. Und wenn wir nicht auf dem richtigen Fundament aufgebaut sind, dann werden wir untergehen. We will be less than what God wants for us in our lives. Und dann werden wir weniger sein als das, was Gott für unser Leben will. And in some situations we will be quite destroyed. Und dann werden wir in einigen Situationen sogar relativ zerstört sein. But if we will build on the right foundation, we will be able to survive. Aber wenn wir auf das richtige Fundament aufbauen, dann sind wir fähig zu überleben. We will not only be able to survive, but we will have a good, solid life. Und dann können wir nicht nur überleben, sondern werden wir auch ein richtig gutes, solides Leben haben. And this is what God desires. Und das ist das, was Gott sich auch wünscht. When the storms come, wenn die Stürme kommen, you're not shaken. Dann wirst du nicht erschüttert. You're not destroyed. Dann wirst du nicht zerstört. The winds beat upon the house. Und der Wind, der rüttelt am Haus. The circumstances beat against us. Und die Umstände, sie rütteln an uns. But they don't shake us. Aber sie erschüttern uns nicht. We stand solid. Und wir stehen solide. And what is the answer in this scripture? Und was ist da die Antwort in der Bibel? It was very clearly this. Und es ist ganz klar Folgendes. If we will hear his words, wenn wir seine Worte hören, and we will do his words, und wir richten uns danach, then we will stand. Dann werden wir stehen. Then that is the foundation of security for our lives. Und das ist das Fundament für Sicherheit in unserem Leben. Is hearing the word of God and doing it. Das Wort Gottes zu hören und es zu tun. And that's what I want to talk about this morning. Und darüber möchte ich heute Morgen reden. Last week I talked a little bit about I spoke about spirit and truth. Und letzte Woche habe ich so ein bisschen über Wahrheit und Geist geredet. And I want to continue with this theme about truth. Und ich möchte bei diesem Thema der Wahrheit weitermachen. We need to be I pointed out last week that we can be religious and not pleasing God. Letzte Woche habe ich auch gesagt, dass wir religiös sein können, aber dabei nicht Gott gefallen. And many times people are religious people and God is not pleased. Und ganz oft sind die Leute religiös, aber Gott gefällt das nicht. Religious people continued to come against Jesus. They did all the right things on the outside, but they were against Jesus. Und die religiösen Leute, die sind immer gegen Jesus gegangen, die haben so äußerlich all die richtigen Dinge gemacht, aber sie sind eigentlich gegen Jesus gegangen. They prayed. Sie haben gebetet. They studied the scripture. Und sie haben die Schriften studiert. They followed all the rules. Und sie sind den Regeln gefolgt. And yet God was not pleased with them. Und dennoch war Gott nicht mit ihnen zufrieden. There was a woman that Jesus began to talk with at a well and began to just have relationship with. Und da gab es eine Frau, mit der Jesus am Brunnen anfing zu reden und eine Beziehung aufbaute. And the moment she recognized that he was a prophet. Und in dem Moment, in dem sie erkannte, dass er ein Prophet war, she began to talk about religion with him. Da hat sie angefangen, mit ihm über Religion zu reden. And yet this woman was completely broken in her own life. Aber diese Frau war eigentlich total zerbrochen in ihrem Leben. She had a messed up life. Und sie hatte ein total chaotisches Leben. But she knew religion. Aber sie kannte die Religion. And she began to talk to Jesus about religion. Which way should we worship Jesus? Und sie fing an, mit Jesus über Religion zu reden. Jesus, auf welche Art und Weise sollen wir denn anbeten? It didn't impress him. Und das hat ihn nicht beeindruckt. He said, there's something, and he went to the heart of her problem, and he went to her heart. Und stattdessen ist er zu der Wurzel des Problems, zu ihrem Herzen gegangen. Religious people brought a woman and threw him at the feet of Jesus and said, she should be condemned. Und die religiösen Leute, die haben eine Frau genommen und haben sie zu den Füßen Jesu hingeworfen und haben gesagt, sie sollte verdammt sein. God wants more than religion. Aber Gott möchte mehr als eine Religion. He wants us to be in true connection with him. Er möchte, dass wir in einer wahren Verbindung, Beziehung mit ihm sind. Where his life is living in us and through us. Wo sein Leben in uns und durch uns lebt. Not just something we say with our mouths, but something we live with our lives. Nicht etwas, was wir nur mit unseren Lippen bekennen, sondern etwas, was wir tatsächlich in unseren Taten auch tun. The love of God flowing through our lives. Die Liebe Gottes, die durch unser Leben durchfließt. Religion was flowing through those other people. Und die Religion ist durch diese anderen Leute durchgeflossen. Not the love of God. Nicht die Liebe Gottes. Als sie diese Frau vor Jesu Füße hingeworfen haben, da war nicht die Liebe Gottes am Werk. Aber Jesus hat daraufhin mit Vergebung und Liebe und Gnade geantwortet. And I want a relationship with God that is real, that is life-changing. Und ich möchte eine Beziehung mit Gott, die wahrhaftig ist und die Leben verändert. I want a relationship with God and I want to be able to be in this life where when circumstances are overwhelming, I can stand in him and be confident. Ich möchte fähig sein, mit Gott zu leben und in diesem Leben zu sein, dass wenn die Umstände einfach mich total überwältigen, dass ich dann in Gott total feststehen kann. So Jesus gave this woman at the well a key. He said, those that worship must worship in spirit and in truth. Und dieser Frau am Brunnen hat Jesus einen Schlüssel gegeben. Und zwar hat er gesagt, die, die anbeten wollen, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. I want to encourage you to get the message from last week. Many people have commented that it was quite impacting on their hearts. Und ich möchte euch ermutigen dazu, die Botschaft vom letzten Mal zu besorgen, weil ganz viele auch gesagt haben, dass das wirklich so ihr Herz berührt hat. So sitting up on the counter there, we've made some copies, MP3 copies on CDs, and you can have the message there. Und da drüben haben wir so MP3 CDs von den Botschaften vom letzten Mal. If you want to contribute 50 cents, you can. If you can't afford 50 cents, take it home with you. Wenn du da 50 Cent beisteuern willst, dann kannst du das. Wenn nicht, dann brauchst du es nicht. We've also got some copies of the four message series on grace, on Gnade. So it's there too for you. Wir haben auch Kopien von der Botschaftsserie über Gnade. Könnt ihr euch auch da drüben besorgen. I want to talk about the Bible now. So, und jetzt möchte ich über die Bibel reden. And we're talking about truth, and so many of us, when we think about truth, we immediately properly think about the Scripture. Wenn wir über die Wahrheit reden und darüber nachdenken, dann denken ganz viele von uns auch ganz richtig zuerst sofort an die Bibel. And we just read the Scripture that says Jesus said, if you hear my words and do them, you're building your house on the rock. Wir haben gerade die Bibelstelle gelesen, in der es heißt, wenn du meine Worte, wo Jesus sagt, wenn du meine Worte hörst und dich nach ihnen richtest, dann baust du dein Leben auf dem Felsen auf. The Bible is essential for our growth spiritually. Die Bibel ist für unser geistliches Leben, das Wachstum unseres geistlichen Lebens notwendig. If we have any desire for any kind of solid life, any kind of stable life, we need to hold on and understand the scripture. Wenn wir irgendeinen Wunsch haben nach einem soliden Leben, dann müssen wir uns an der Bibel festhalten. Matthew chapter 4 verse 4 says this. Matthäus 4 Vers 4 sagt folgendes. It says man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. And then in John chapter 6 verse 35 Jesus said this. In Johannes Kapitel 6 Vers 35. He said, I am the bread of life. Ich bin das Brot des Lebens. Yeah, you can go ahead and read that. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Now, put up this picture, Ben. That's a picture of most of us. Das ist ein Bild von ganz vielen von uns. The word of God, every word that proceeds out of the mouth of God, that's the bread of life. Also diese Bibelstelle, it's the bread of life. Also, oder die Bibel, das ist das Brot des Lebens. The word of God. Also das Wort Gottes ist das Brot. And many of us do not eat. Und viele von uns essen nicht. We are starving ourselves to death. Wir verhungern, wir hungern uns selbst zu Tode. We go through life thinking that, if I just lift my hands to Jesus and let love come out of my heart, everything's going to be okay. Und wir denken so, ja, wenn ich durch das Leben gehe und einfach so meine Hände erhebe und so die Liebe durch mich durchfließen lasse, dann wird es mir gut gehen. All that matters is that just God knows I love him. Alles, was zählt, ist doch, dass Gott weiß, dass ich ihn liebe. I know he loves me. Ich weiß, dass er mich Everything's liebt. Okay. Alles ist in Ordnung. And I'm gonna be just fine. Und das macht mir dann einfach Spaß. He is the bread of life. Er ist das Brot des Lebens. We are not many times we are not eating the bread of life. Und ganz oft essen wir dieses Brot des Lebens nicht. How can we hope to be stable in our lives? Wie können wir überhaupt hoffen, stabil in unserem Leben zu sein? When we don't know what he says. Wenn wir gar nicht wissen, was er sagt. When we don't listen to his words and do his words. Wenn wir seinen Worten nicht zuhören und diese dann auch nicht tun. His word is revealed to us here. Und sein Wort ist dort drin offenbart. If you think that you can just go and get in some kind of an imaginary place and receive from God, I'm sorry, that's a dream world. Und wenn du denkst, dass du einfach an diesen ausgedachten Ort gehen kannst und dann irgendwie von Gott empfangen kannst, dann ja, tut mir leid, aber dann bist du in einer Traumwelt. We have the words of God revealed to us. Wir haben die Worte Gottes zu uns offenbart. And it is essential that we eat of his word. Und es ist wichtig, dass wir von seinem Wort essen. And so many times we're starving. Und so oft verhungern wir einfach. And we wonder why my life is not stable. Und dann wundern wir uns, warum unser Leben nicht stabil ist. Why is everything so chaotic all of the time around me? Warum ist alles immer so chaotisch um mich herum? Why don't I have peace in my heart? Warum habe ich keinen Frieden in meinem Herz? Why don't I know the love of God and that he really truly loves me in any situation? Warum kenne ich die Liebe Gottes nicht und warum weiß ich nicht, dass er mich wirklich in jedem Umstand auch liebt? Why do I get so shaken by circumstances? Warum werde ich immer so von den Bedingungen, von den Umständen um mich herum erschüttert? One of the main reasons is this. Und einer der Hauptgründe ist folgender. You have not built your house upon the rock. Du hast dein Haus nicht auf dem Fels gebaut. And it is not based upon the words of God and solid in the word of God. Und dein Leben ist nicht basierend auf dem Wort Gottes und nicht stabil da drin. You cannot build your house, your life upon just your feelings. Und du kannst dein Haus, dein Leben nicht einfach nur auf deinen Gefühlen aufbauen. It cannot just be emotions where you're just lifting your hands and saying I love this wonderful feeling of loving God. Es kann nicht nur um die Gefühle gehen, dass du sagst, oh, ich liebe dieses Gefühl, hier zu sein und Gott zu lieben. That's not a rock. Das ist kein Fels. When your feelings start to change, everything goes chaotic. Wenn dann die Gefühle sich nämlich verändern, dann ist alles um dich herum chaotisch. But I can stand. Aber ich kann stehen. Not because I feel good. Nicht, weil ich mich jetzt gut fühle. Not because everything around me is good. Nicht, weil alles um mich herum gut Not ist. Because everybody likes me. Nicht, weil jeder mich mag. Because they don't. Weil sie das nicht tun. But I can stand and I can be confident. Aber ich kann fest stehen und Vertrauen haben. Because I know his word. Weil ich sein Wort kenne. Because my life is built on him, not on me. Weil mein Leben auf ihn aufbaut und nicht auf mich selbst. And I know he's faithful. Und ich weiß, dass er treu ist. The word of God is so important for us. Das Wort Gottes ist so wichtig für uns. And we need to see how essential it is. That starved person. Und wir können sehen, wie notwendig das ist. Also bei dieser verhungernden Person. You should take a picture. You should take this and hang it on your refrigerator. Ihr solltet das nehmen und an euren Kühlschrank hängen. And remind yourself, I do not want to be him. Und euch selbst daran erinnern, ich möchte nicht so wie derjenige da sein. I want to eat the word of God. Ich möchte das Wort Gottes essen. And I want the word of God to live in me. Und ich möchte, dass das Wort Gottes in mir lebt. Jesus is the bread of life. Jesus ist das Brot des Lebens. And we need to eat the bread of life. Und wir müssen das Brot des Lebens essen. The second thing about the Bible. Und das zweite Ding über die Bibel. And I pointed this out very strongly last week. Und das habe ich auch letzte Woche besonders betont. Jesus, the truth is more than facts. Die Wahrheit bedeutet mehr als nur Fakten. We need to understand that when we look into the scripture, the truth is not just what things written on paper. And rules and regulations. Wir müssen verstehen, dass wenn wir uns die Bibel anschauen, dass die Wahrheit nicht nur die Fakten und die Worte, die dort so schwarz auf weiß stehen. John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth and the life. Johannes 14 Vers 6, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So when we're looking into the Bible, we're not just absorbing facts and information. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann schauen wir nicht nur auf Fakten und Informationen. I believe in memorizing scripture. I believe it's very good for us. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass wir Bibelstellen auswendig lernen sollten. Ich glaube, das ist gut für uns. But taking words and putting them into our minds is one thing. Aber Worte zu nehmen und sie so in unserem Kopf festzusetzen, ist eine Sache. But it's a different thing to have the person of Jesus Christ filling us up. Aber dann ist es eine andere Sache, dass die Person Jesus Christus uns erfüllt. And we need to be filled with him. Und wir müssen erfüllt sein von ihm. He is the truth. Er ist die Wahrheit. I gave an example last week. Ich habe letzte Woche da ein Beispiel gebracht. If I say to you, Jim is the truth. Wenn ich zu euch sage, Jim ist die Wahrheit. Example. Also nur Beispiel. And I leave and go somewhere. Und dann gehe ich weg irgendwo anders hin. You're gonna do if you want to know the truth. Und dann, wenn du die Wahrheit wissen möchtest. You're gonna do everything you can do to find out what I'm like. Dann wirst du alles erdenklich Mögliche tun, um rauszufinden, wie ich bin. You're gonna do everything you can to understand what Jim. Und dann wirst du alles tun, was du kannst, um rauszufinden, wie Jim denkt. How he would act. Und wie er handeln würde. How he would treat people. Und wie er andere Menschen behandeln How würde. He feels about me. Und wie er über mich denkt. All of these things, you would research that out. Und all diese Dinge, ihr würdet das herausfinden. If you wanted to know the truth. Wenn ihr die Wahrheit wissen wolltet. And if I was the truth. Und wenn ich die Wahrheit wäre. Jesus is the truth. Jesus ist die Wahrheit. When we look into the scriptures, we should not just be trying to look at things that are written. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir nicht einfach nur auf das schauen, was dort geschrieben ist. We should be searching out him. Wir sollten versuchen herauszufinden, wie er ist. Who is God? Wer ist Gott? What is he like? Und wie ist Gott? What is his heart? Und was ist sein Herz? How does he work with people? How does he touch people's lives? Und wie arbeitet er so mit anderen Menschen? Wie berührt er deren Leben? And you fill yourself with the truth. Und dann erfüllst du dich selbst mit der Wahrheit. Which is Christ himself. Und diese Wahrheit ist Jesus Christus selbst. Very important that we understand and we approach the Bible properly. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen und uns in der richtigen Art und Weise mit der Bibel befassen. John chapter 6, verse 63. Johannes 6, Vers 63. Gottes Geist allein macht lebendig. Alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Now going to another point. Und jetzt wenden wir uns einem anderen Punkt zu. The scriptures are intended to lead us to Jesus Christ. Die Bibelstellen sind dazu da, uns zu Jesus Christus hinzuführen. Galatians chapter 3, verse 24 and 25. Galater 3, Vers 24 bis 26. Go ahead and read that in German there. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. So, I said last week again. Also wie ich auch letzte Woche schon gesagt habe. Maybe you don't have to get that CD. No, you do. Think about a mathematics test that you maybe you're weak in mathematics and you take a test. Denk mal an so einen Mathematiktest und vielleicht bist du gar nicht so gut in Mathe und du machst so einen Test. And you see how bad you are at it. Und dann siehst du, wie schlecht du da drin bist. Well, the thing that you need to be doing then. Und dann ist die Sache, die du dann tun musst. After you take the test, you need to study mathematics. Und nachdem du den Test gemacht hast, dann musst du Mathe lernen. And you need to fill yourself with and grow in that area of mathematics. Und dann musst du dich füllen mit Mathe und du musst in diesem Gebiet von der Mathematik musst du wachsen. And then the next time you take the test, und dann das nächste Mal, wenn du so eine Arbeit schreibst, you're probably going to be much better at it and possibly succeed. Dann wirst du wahrscheinlich sehr viel besser da drin sein und dann wirst du wahrscheinlich auch Erfolg haben. Now it won't help you if you stay, if you just keep taking the test over and over. Und es wird dir nichts bringen, wenn du diesen Test einfach immer und immer wieder machst. Nothing happens. Dann wird nichts passieren. If you just take the test over and over and over and over, nothing changes. Wenn du den Test einfach immer und immer wieder machst, dann wird sich nichts verändern. You need to learn the mathematics and then take the test. Du musst Mathe lernen und danach dann den Test nochmal machen. The old covenant is something that leads us to Jesus Christ. Und der alte Bund ist etwas, was uns zu Jesus hinführt. It was there to show us that we failed. Und es war dazu da, um uns zu zeigen, dass wir versagt haben. It's there to show us that we have a need in our lives. Und es ist dazu da, uns zu zeigen, dass wir eine Not in unserem Leben haben. We cannot be good enough to be accepted by God on our own. Wir können nicht gut genug sein, um von uns selbst heraus von Gott akzeptiert zu werden. So the old covenant says you fail. Und deswegen sagt der alte Bund, du hast versagt. It's very valuable. Und das ist auch sehr wertvoll. It shows us our need. Und es zeigt uns, wo wir noch eine Not haben. I love what is in the old covenant. Und ich liebe auch, was so im alten Bund drin ist. It shows me how bad I am. Und es zeigt mir, wie schlecht ich bin. It shows me how wicked we are. Und es zeigt mir auch, wie böse wir sind. And it leads us to the answer. Und es führt uns zur Antwort. The answer is Jesus Christ. Und die Antwort ist Jesus Christus. And so I don't just keep focusing on the problem. Also bleibe ich nicht so ausgerichtet nur auf das Problem. I move on and I learn from the answer, from the one who is life himself. Sondern ich gehe weiter und ich lerne von der Antwort von demjenigen, der das Leben selbst ist. And so you need to understand when you're studying scripture. Also du musst verstehen, wenn du die Bibel studierst, you need to understand what the purpose of the old covenant was. Dann musst du verstehen, was der Zweck des alten Bundes war. It's lead us to life. Er war dazu da, um uns zum Leben hinzuführen. And that life is in Jesus Christ. Und dieses Leben ist in Jesus Christus. And so when we study the old covenant, keep that in mind. Und wenn wir also den alten Bund auch studieren, dann musst du das im Kopf behalten. Man, it brings me to Jesus. Thank you, Lord, that you're my hope. Ah, Mann, das führt mich zu Jesus. Danke, Herr, dass du meine Hoffnung bist. I realize I fail continually, and Jesus, you're my life. Und mir wird klar, dass ich einfach immer wieder versagt habe, und Jesus, du bist mein Leben. I've already spoken about the fact that we need stability in our lives, and it comes by the Word of God. Ich habe schon darüber gesprochen, dass wir Stabilität in unserem Leben brauchen und das kommt vom Wort Gottes. But it's not just hearing the word. Aber es geht nicht nur darum, das Wort Gottes zu hören, it's doing. Sondern es auch zu tun. And that's where we have problems many times as Christians. Und das ist da, wo wir ganz oft als Christen auch Probleme haben. We hear. Wir hören. Sometimes we read. Manchmal lesen wir auch. Many times we don't read, we just hear. Und ganz oft lesen wir nicht, sondern sind einfach nur hier. And we smile and we say yes. Und dann lächeln wir und sagen ja. And then we go live a different life. Und dann gehen wir wieder weg und leben dann ein anderes Leben. And that should not be the way. Und das sollte aber nicht so sein. If you're going to be stable, then you must receive from God his power to do what he says. Wenn wir stabil sein wollen, dann müssen wir von Gott seine Kraft empfangen, dass es uns möglich ist zu leben. The Bible teaches us not to gossip. Und die Bibel lehrt uns zum Beispiel, dass wir nicht lästern sollen. And we smile and we say, yes, that's right. Und dann lächeln wir und sagen, ja, das stimmt. And then when somebody does something, what do? Aber dann, wenn jemand etwas so etwas tut, was machen wir dann? Did you see what they did? You know what they did to me? Hast du gesehen, hast du gehört, was der gemacht hat? Habt ihr gesehen, was er mir angetan hat? You're not building your house on the rock. Dann baust du dein Haus nicht auf dem Felsen. And when the storms come, you're going to face a whatever. Und wenn dann die Stürme kommen, dann wird es nicht gut sein. The Lord has an answer for all of our fears. Und der Herr hat eine Antwort auf all unsere Ängste. All of our insecurities. All unsere Unsicherheiten. All of our doubts. All unsere Zweifel. Our need for love. Unsere dass wir Liebe brauchen. The hurts that we have in our heart. Und der Schmerz, den wir in unserem Herzen haben. He has an answer for all of that. Und er hat eine Antwort auf all das. And if we will receive from the Word of God, und wenn wir vom Wort Gottes empfangen, and we will let His words of life come into us, und wir lassen es zu, dass die Worte Gottes in unser Leben reinkommen, and then we will walk in those words we receive, und wir laufen dann in diesen Worten drin, die wir empfangen haben, we will be walking in life. Dann werden wir im Leben drin laufen. The last point I want to share with you. Und der letzte Punkt, um den es mir hier geht, it's a long point. Ist ein langer Punkt. Is about how to use the Bible properly. Da geht es darum, wie wir die Bibel in richtiger Art und Weise gebrauchen. Hebrews chapter 4 verse 12 says this. Und Hebräer 4 Vers 12 sagt folgendes: Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. The Word of God is very, very sharp. Und das Wort Gottes ist sehr scharf. We've got things in our lives that we need taken out. Und wir haben Dinge in unserem Leben, dass die herausgenommen werden sollten. We need surgery. Und wir brauchen Operationen. So a surgeon has a really sharp, very clear knife that he can operate on us with. Und so ein Is this too much? I didn't show any blood. There is blood, so but I didn't ich show kein it. Blut gezeigt. Okay. Are you okay this morning? Yes. Huh? Okay. Do you realize that there's things that need to be cut out of our lives? Also ihr wisst, dass ihr Dinge habt in unserem okay Leben, die rausgeschnitten werden müssen. Okay. And the Word of God is very sharp, and it does that. Und das Wort Gottes ist so scharf und es tut das. And we need to be open to that. Und wir müssen offen sein dafür. God, come and operate on me. Gott, komm und operiere in mir. Your words of life, Jesus. Die Worte des Lebens, Jesus. Let them come in and take out from me anything that is not right for my life. Lass es in mich reinkommen und nimm all das weg, was nicht gut für mein Leben ist. From the Word of God. Vom Wort Gottes. The Word of God is sharp. Das Wort Gottes ist scharf. Now, at the same time, put up this other thing here. Now, do you see the cartoon there? Seht ihr dieses with the king? Comic-Bild? He just cut off the head of the man. Hat gerade den Menschen geköpft. And he says, have I made myself understood now? Habe ich mich jetzt verständlich ausgedrückt? Sometimes we use the Word of God as a weapon against other people. Manchmal gebrauchen wir das Wort Gottes als eine Waffe gegen andere Menschen. And we are not bringing life to them. Und dann bringen wir kein Leben. We are bringing death to them. Dann bringen wir ihnen Tod. Now, we need to understand the Word of God should not be used by us to destroy people. Wir müssen verstehen, dass das Wort Gottes nicht von uns gebraucht werden sollte, um andere Menschen zu zerstören. It should not be used by us to say to prove our how right we are. Und es sollte nicht von uns benutzt werden, um uns so zu beweisen, dass wie richtig wir doch liegen. In our insecurity, we want to justify ourselves. Und in unseren Unsicherheiten versuchen wir uns selbst zu rechtfertigen. We will argue with people. Und dann streiten wir mit anderen Menschen. Not because it brings life. Nicht, weil das Leben bringt, sondern weil das, weil wir uns dann besser fühlen, so über uns selbst. If I can win an argument, hey, I feel good. Wenn ich so eine Diskussion gewinnen kann, dann fühle ich mich gut. That should not be the way of the Christian. Das sollte nicht der christliche Weg sein. The heart of Jesus Christ was not to win an argument. Und das war nicht auf dem Herzen von Jesus Christus, so ein Wortwechsel zu gewinnen. His heart was to bring life to people. Sondern in seinem Herzen war, dass er den Menschen Leben bringen wollte. Now, I'm going to be very honest with you. There were times that he was very hard on people. Und ich möchte ganz ehrlich mit euch sein. Also es gab Zeiten, wo es wirklich so schwer war für Menschen. He was right in their face and he stood up to them. He was right in their face. He was er hat sie konfrontiert. He was confrontational. He stood up. He said, "You are wrong." Und er hat zu ihnen gesagt, ihr liegt falsch. But here's the whole motive behind him standing up or confronting people. Aber Folgendes war das Motiv, warum er aufgestanden ist und die Menschen konfrontiert hat. I believe he always did it with a redemptive purpose. Und ich glaube, dass er das immer mit so einem erlösenden Zweck gemacht hat. The Bible says that Jesus said, "I did not come to condemn the world. I came to bring the world to bring life to the world." Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verdammen, sondern um die Welt zu retten. He wasn't coming to destroy people. Er kam nicht, um die Menschen zu zerstören. He was coming to save them. Er kam, um sie zu retten. So even with those people he confronted very strongly. Also selbst bei diesen Menschen, die er so ganz stark konfrontiert hat. I believe it was with the motive to bring them to repentance. Da glaube ich, dass das eigentlich aus dem Motiv heraus geschah, dass er Buße bringen wollte. And to bring life to people. Und dass er ihnen Leben bringen wollte. And if they would repent, they would. That's what his desire was. Und dass sie dann Buße tun würden, das ist das, was so sein Wunsch war. I don't believe he was only wanting to destroy them because he didn't like them. Ich glaube nicht, dass er sie einfach nur zerstören wollte, weil er sie nicht mochte. Or destroy them because they disagreed with him. Oder sie zerstören wollte, weil sie nicht mit ihm übereingestimmt haben. I don't think that was the heart of Jesus at all. Ich glaube nicht, dass das irgendwie auf seinem Herzen war. And so even when we as Christians have to be strong about a situation. Und selbst wenn wir als Christen so in einer Situation stark sein müssen, we do it with a redemptive heart. Dann müssen wir es mit so einem erlösenden Herzen tun. My heart is not to destroy you, my heart is to bring life to you. Mein Herz ist es nicht, dich zu zerstören, sondern dir Leben zu bringen. That's the motive behind our confrontation with the Word of God. Und das ist das Motiv, was so in unseren Konfrontationen steckt, wenn wir das Wort Gottes benutzen. So those of you who do know the Word of God, who are not those skeletons. Also diejenigen von euch, die das Wort Gottes kennen und nicht so ein Skelett sind. And those of you who are going to grow stronger in the Word of God. Und diejenigen von uns, die in dem Wort Gottes noch stärker werden, be careful how you use it with people. Seid vorsichtig, wie ihr es anderen Leuten gegenüber verwendet. Remember that Jesus said, "My words are spirit and they are life." Erinnert euch daran, dass Jesus gesagt hat, meine Worte sind Geist und sie sind Leben. Let's look at 2 Corinthians chapter 3, verse 6. Lasst uns 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6 anschauen. Er hat mich fähig gemacht, ihm zu dienen, durch die Bekanntmachung seines neuen Bundes. Dieser Bund unterscheidet sich dadurch von dem früheren Bund, dass Gott jetzt nicht ein geschriebenes Gesetz gibt, sondern seinen Geist. Der Buchstabe des Gesetzes führt zum Tod, der Geist aber führt zum Leben. And then John chapter 6 verse, we already read 63. It says the flesh profits nothing, but the words that I speak are spirit and they are life. Also und dann nochmal, was wir auch schon gelesen haben, Johannes 6, 63, Gottes Geist allein macht lebendig, alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. And then sometimes what happens with us is that once we start to understand the Bible, Und dann, was passiert mit uns, sobald wir anfangen, die Bibel zu verstehen? We often become critical of other people. Dann werden wir ganz oft kritisch anderen Leuten gegenüber. And this is a sad thing. Und das ist eigentlich sehr traurig. Let's read Matthew chapter 1 verses 2 1 and 2 or, I'm sorry, Matthew chapter 7 verses 1 and 2. Matthäus 7 Vers 1 bis 2. Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Then we can go on to verses 3 through 5. Und dann auch in den Versen 3 bis 5. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du, zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. I think I have enough to work on in my own life. Also ich glaube, ich habe genug, woran ich in meinem eigenen Leben arbeiten muss. And again, because of our insecurities. Und nochmal, genau wegen unseren Unsicherheiten. Sometimes we look more at other people and think about what they're doing wrong. Dann schauen wir uns mehr so die anderen Menschen an und gucken, was die falsch machen. And it makes us feel better about ourselves. Und dann fühlen wir uns über uns selbst besser. If I can keep my mind on how bad you are. Und wenn ich so in meinem Kopf darauf ausgerichtet bleiben kann, wie schlecht du bist. I'm forgetting how bad I am. Dann vergesse ich, wie schlecht ich bin. And I feel better. Und dann fühle ich mich besser. Oh man, I'm not like them. Oh, ich bin nicht wie die. We need to get away from that. Und wir müssen von sowas wegkommen. Don't get a God complex. Also, ja, bekommt keinen Komplex, dass ihr glaubt, ihr seid Gott. That you're the one who knows what's right. Dass ihr wissen würdet, was richtig ist. I know what the Bible says. Ich weiß, was die Bibel sagt. And you need to listen to me. Und du musst mir jetzt zuhören. Listen, I've been studying the scripture 35 years, more than 35 years, passionately. Und ich habe die Bibel wirklich jetzt so für mehr als 35 Jahre leidenschaftlich studiert. And the more the years go by. Und je mehr die Jahre vergehen, the more I come to realize how much I should not think about what I know is right for other people. Desto mehr wird mir klar, dass ich nicht weiß, was gut für andere Menschen ist. I have a deep conviction. Ich habe eine ganz, ganz tiefe Überzeugung. I could be wrong about what I think about you. Ich könnte falsch sein darin, in dem, was ich denke, was gut für dich ist. I am not God. Ich bin nicht Gott. I can fail. Ich kann versagen. And my judgment can be very wrong at times. Und mein Urteil kann manchmal total falsch sein. And I could be living in my own fantasy world. Und dann lebe ich manchmal in meiner eigenen Fantasiewelt. I don't know what's in your heart. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen ist. I can guess. Ich kann es erraten vielleicht. But the scripture says that's not where I should be living. Aber die Bibel sagt, das ist nicht so, wie ich leben sollte. I need to be trying, I need to be thinking about the log that's in my eye, not the speck that's in your eye. Ich sollte über den Balken in meinem eigenen Auge nachdenken und nicht über den Splitter in deinem. So let's be very, very careful about this. Also lasst uns wirklich vorsichtig da drin sein. And when we receive the word of God into our lives, let's be careful not to put that on other people inappropriately. Und wenn wir das Wort Gottes für uns in unserem Leben empfangen, lasst uns wirklich vorsichtig da drin sein, das dann auch gleichzeitig auf andere Leute anwenden zu wollen. Now I want to present a concept to you that is very, very different. Und ich möchte jetzt euch so ein Konzept präsentieren, das sehr anders ist. I won't go on a long time about it. Wird nicht lange dauern. In the Garden of Eden, there were two trees. Im Garten Eden gab es zwei Bäume. One tree was the tree of life. Und der eine Baum war der Baum des Lebens. And that's the tree, and the other, all the other fruit, those were the trees that that God said to Adam and Eve, you can eat of that. Und von diesem Baum und dann auch von allen anderen, von denen hat Gott gesagt, von deren Frucht dürft ihr essen. There was a lot of trees. There was basically two. There was one tree that he said, don't eat of this tree. Aber dann gab es einen Baum, von dem er gesagt hatte, esst nicht von dessen Frucht. And if you eat of it, you will die. Wenn du davon essen wirst, dann wirst du sterben. What was that tree? Was war dieser Baum? What was it called? The knowledge of good and evil, the knowledge of good and bad. Die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Do you notice it was not just the knowledge of evil? Wisst ihr, es war nicht nur die Erkenntnis des Bösen. Think about that. Denkt darüber nach. It was not just the knowledge of evil that was wrong. Es war nicht nur die Erkenntnis des Schlechten, des Bösen, die falsch war. It was the knowledge of good. Es war auch die Erkenntnis des Guten. You see, God said, I want my people to eat of the tree of life. Gott hat gesagt, ich möchte, dass mein Volk vom Baum des Lebens isst. Jesus is that tree of life. Und Jesus ist dieser Baum des Lebens. So we eat of him. Also, und wir essen dann von ihm. We don't eat of the tree of the knowledge of good. Wir essen nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten. I decide what is good and what is not good. Ich entscheide, was gut und was nicht gut ist. That is God's business. Das ist Gottes Job. It is reserved to him alone. Und das gebührt ihm allein. That's why Jesus could do things that actually broke the law. Und deswegen konnte Jesus auch Dinge tun, in denen er sogar das Gesetz brach. And yet Jesus was without sin. Und dennoch war Jesus ohne Sünde. That doesn't make sense. Das macht doch keinen Sinn. How can he do things that break the law, that break the scriptures? Wie kann er Dinge tun, die das Gesetz, also die Schriften damals, gebrochen haben? He was continually being approached by the Pharisees saying, you broke this, you broke this. You did things on the Sabbath and you should not have done them. Ganz oft wurde er so von den Pharisäern konfrontiert. Du hast das getan, du hast das Gesetz gebrochen. Du hast am Sabbat Dinge getan, die man nicht machen darf. You ate from the temple and that's against the law. Du hast vom Tempel gegessen und das ist gegen das Gesetz. You gathered food on the Sabbath. You shouldn't have done that. You shouldn't have healed that person on the Sabbath. Und du hast Essen am Sabbat gesammelt und man hätte eigentlich nicht heilen dürfen am Sabbat. He was the truth. Er war die Wahrheit. Not the law. Nicht das Gesetz. He was the truth. Er war die Wahrheit. We eat of him. Und wir essen von ihm. Many times things don't make sense in our minds. Und ganz oft machen die Dinge in unserem Kopf keinen Sinn. It doesn't make sense to forgive your enemies. Es macht doch keinen Sinn, deinen Feinden zu vergeben. That does not make sense. Das macht einfach keinen Sinn. In one way, that's not good. Auf eine Art und Weise ist das sogar gar nicht gut. That's something bad. Es ist etwas Schlechtes. How can I forgive somebody? That's not justice. Das ist keine Gerechtigkeit. That's not justice. Das ist nicht gerecht. Okay, that's not our business. Das ist aber nicht unser Job. That's God's business. Es ist Gottes Job. Is justice going to come? Yeah, it'll come, but that's God's business how it comes. Wird Gerechtigkeit kommen? Ja, sie will kommen, aber wie das passiert, ist Gottes Job. I am not required by God to understand everything. Und Gott verlangt nicht von mir, dass ich alles verstehe. To eat of the tree of the knowledge of good and evil. Dass ich dann vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen müsste. I am given the tree of life and I partake of the tree of life. Mir wurde der Baum des Lebens genommen und von dem nehme ich. So when we have the word of God, we need to be very careful. Also wenn wir das Wort Gottes nehmen, dann müssen wir wirklich vorsichtig sein. Because we can become very judgmental and we can be saying this is right and this is right and this is right. Weil wir dann anfangen können wirklich ganz viel zu richten und zu sagen, das ist wahr und das ist falsch. And we are taking on God's responsibility. Und dann maßen wir uns Verantwortung zu, die eigentlich Gott gehört. We're becoming little gods. Und dann werden wir so zu kleinen Göttern. Telling everybody else what is right and what is wrong. Und sagen allen anderen, was richtig und was falsch ist. Now, that doesn't mean that we can't give life to people and make a distinction between things that are life-giving and things that are not life-giving. Das bedeutet nicht, dass wir nicht anderen Menschen das Leben bringen können und auch unterscheiden können zwischen Dingen, die Leben bringen und Dingen, die kein Leben bringen. I just want to be sure that we understand. Aber ich möchte einfach sicher sein, dass wir wirklich das ganz klar verstehen. We need to be so careful when it comes to how we function with the Word of God. Wir müssen einfach so vorsichtig darin umgehen, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Show that skeleton again, Ben. Okay. Everybody, Jesus is the bread of life. An alle, Jesus ist das Brot des Lebens. What is your hope for a stable life? Was ist deine Hoffnung auf ein stabiles Leben? His words. Seine Worte. And building your life upon it. Und dass du dein Leben auf diese Worte aufbaust. And letting him be your everything. Und dass er dein alles ist. Amen. So let's hunger and thirst after righteousness. Also lass uns nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Let's see the value of God's word. Lasst uns das Wort Gottes wertschätzen. And let's handle it in a life-giving way. Und lasst uns damit auf eine lebenbringende Weise umgehen. Amen. And if you have misused the word of God, repent. Und wenn du das Wort Gottes in einer falschen Art und Weise gebraucht hast, dann tu Buße. If you have hurt people with the word of God, repent. Und wenn du mit dem Wort Gottes anderen Menschen wehgetan hast, dann tu Buße. It's sad to me when I see people condemning other people from the word of God. Und es macht mich wirklich so traurig, wenn ich sehe, wie andere Menschen andere mit dem Wort Gottes verdammen. With no motive of redemption, mit überhaupt keinem Motiv der Erlösung, just a motive of destruction, nur so ein Motiv der Zerstörung. It's so sad. Es ist so traurig. We go out on the some people go out on the streets and preach how everybody's going to hell. Manche Leute gehen so auf die Straße und sie predigen, wie alle Menschen oder wie alle in die Hölle kommen. Well, I mean, if you really think that's gonna bring somebody to life, okay. Also wenn du glaubst, dass das die Menschen zum Leben bringt, okay. My opinion is I really question whether that kind of message is going to bring somebody to life. Meiner Meinung nach ist das wirklich, naja, dass ich daran zweifle, dass so eine Botschaft die Menschen zum Leben bringt. Maybe it can happen. Vielleicht kann das so passieren. But we really need to check our motives there. Aber wir müssen wirklich so unser Motiv überprüfen. Are we really trying to bring life to people and bring them into life-giving relationship with God? Versuchen wir die Leute wirklich zum Leben zu bringen und sie in eine lebenbringende Beziehung mit Gott zu führen? When we have an argument with someone, wenn wir so ein Streitgespräch mit jemandem haben, are we just trying to make ourselves feel better? Versuchen wir da nur, dass wir uns selbst besser fühlen? Or are we trying to bring life? Oder versuchen wir Leben zu bringen? Let's be instruments of life. Lasst uns Instrumente des Lebens sein. Jesus, help us. Jesus, hilf uns. Forgive us. Vergib uns. Forgive us for our lack of hunger for your word. Vergib uns, dass wir nicht genug Hunger nach deinem Wort haben. Your words are spirit and they are life. Deine Worte sind Geist und sie sind Wahrheit. And I pray, Father, that we will have a passionate hunger for your word. Und ich bete, Vater, dass wir einen leidenschaftlichen Hunger nach deinem Wort haben. And we will receive the life that you have in your word. Und dass wir dein Leben empfangen können, das in deinem Wort drin ist. And teach us, Lord, to handle your word in a life-giving way. Und lehre uns, Herr, dein Wort in einer lebensbringenden Weise zu benutzen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.